Ich bin gewiss kein falscher Schwärmer, der mit Gewalt am Alten klebt. Im Gegenteil, mein Herz wird wärmer, wenn es die neue Zeit erlebt. Ich meckere nicht und sag ja früher, da war die Mode kein Verdruss. Die Hosen waren wie ein Korkenzieher, es hing auch ohne Reißverschluss. Mir ist vor keiner Technik mies. Ich hab mein eigenes Paradies. Ganz draußen an der Panke hab ich mein kleines Haus. Davor steht eine Banke, da ruh ich abends aus. Da kommt mir manch Gedanke, seh ich das Flüsschen ziehen. Ganz leise gluckst die Panke, die heimatliche Panke, oft gesungene, längst verklungene, so vertraute Melodien von meinem lieben Juten, schönen, unvergessenen Alt-Berlin. Gleich hinterm Haus, da ist mein Garten, da fühl ich mir wie ein Herrjott wohl. Da blühen Blumen aller Arten, es wächst der Weiß und Pfirsichkohl. Errötend lächeln die Tomaten, die Stachelbeere reift heran. Auch der Spinat ist gut geraten, die grünen Bohnen, die stehen wie ein Mann. Es blüht und grünt auf Schritt und Tritt. Wo alles grün, da grün ich mit. Man sagt, wir hätten eine Schnauze, die wär sehr kess und riesengroß. Wenn ich das hör von solchem Kauze, da lächle ich mit Würde bloß. So'n Quatschen kann mir nicht betrüben, ich pfeif auf die Meckerei. Ein jeder soll die Heimat lieben, von meinem Berlin, hier bleib ich treu. Weil unser Herz, wie ihr ja wisst, viel größer als die Schnauze ist. Drum bleib ich an der Panke in meinem kleinen Haus. Da weich ich nicht und wanke, da kriegt mir keiner raus. Mir kommt nie der Gedanke, woanders hinzuziehen. Denn leise gluckst die Panke, die heimatliche Panke, oft gesungene, längst verklungene, so vertraute Melodien von meinem lieben Juten, schönen, unvergessenen Alt-Berlin.